Es klang nach einer Routineanfrage. Einen Aufkleber sollte sich der in Rom lebende Kunsthistoriker Ralf Jentsch ansehen. Das vergilbte Etikett auf der Rückseite eines expressionistischen Gemäldes sollte angeblich belegen, dass sich die rote Landschaft mit Pferden kurz nach der Jahrhundertwende in der Privatsammlung des legendären Galeristen Alfred Flechtheim befunden habe. Über Flechtheim hatte Ralf Jentsch viel geforscht, doch dieses Label kam ihm äußerst merkwürdig vor, denn der Holzschnitt darauf, der Flechtheims Kopf zeigte, sah mehr wie eine antisemitische Karikatur aus dem Stürmer als nach der Selbstdarstellung eines erfolgreichen Galeristen aus. Und auch von einer Sammlung Werner Jägers, aus der das angebliche Heinrich-Campendonk-Gemälde stammen sollte, hatte Jentsch noch nie gehört. Es tauchte ein weiteres Gemälde auf mit solch einem Sammlungsaufkleber und dann hat mich also der Ehrgeiz gepackt und ich habe Auktionshäuser angeschrieben und habe innerhalb weniger Wochen plötzlich über 20 Gemälde gefunden. Alle ungesicherte Provenienz und alle mit dem Aufkleber Sammlung Flechtheim. Und da verdichtete sich der Verdacht, dass wenn der Aufkleber falsch ist, dass auch die Gemälde gefälscht sind. Wenn stimmt, was auf den 281 Seiten der Anklageschrift mit dem Aktenzeichen 117JS407-10 steht, hat Ralf Jentsch damit einen der größten Kunstfälschungsskandale aufgedeckt, die es weltweit jemals gegeben hat. Monatelang haben Ermittler des Berliner Landeskriminalamtes recherchiert, was die Staatsanwaltschaft nun zur Anklage bringt und das Kölner Landgericht ab morgen verhandelt. 40 Verhandlungstage sind zunächst einmal angesetzt, 170 Zeugen benannt. Die Akten mit den Ermittlungsunterlagen, darunter mehrere naturwissenschaftliche und materialtechnische Gutachten, füllen Dutzende von Ordnern. Angeklagt sind zwei Frauen und zwei Männer im Alter zwischen 53 und 67 Jahren. Der gebürtige Westfale Wolfgang B., seine Ehefrau Helene, deren Schwester Jeanette und Otto S.K., ein gemeinsamer Bekannter. Zusammen sollen die vier, so lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, seit rund 10 Jahren gefälschte Kunstwerke in Umlauf gebracht haben, von deutschen Expressionisten wie Max Pechstein und Heinrich Campendonk, von französischen Malerstars wie André Derain und Raoul Dufy, von Surrealisten wie Max Ernst und von Kubisten wie Fernand Léger. So hat es die für Kunstdelikte zuständige Abteilung 454 des Berliner Landeskriminalamtes rekonstruiert. Namhafte Experten, Galerien und Auktionshäuser glaubten an die Echtheit der Bilder. Manche von ihnen selbst dann noch, als das Gegenteil längst wissenschaftlich erwiesen war. Einige von ihnen verdienten viel Geld mit den Bildern, denn zahlreiche Werke wurden mit Zertifikaten oder Bescheinigungen jener Kunsthistoriker angeboten, die die Werkverzeichnisse der jeweiligen Künstler erarbeitet haben. Nur Bilder, die in solchen Katalogen aufgeführt sind, haben am seriösen Kunstmarkt eine Chance. Zum Teil wurden deshalb für entsprechende Echtheitsbestätigungen hohe Summen gezahlt. Der prominente Kunsthistoriker Werner Spieß beispielsweise hat gegenüber der FAZ mitgeteilt, dass er für die Vermittlung einiger Bilder von Max Ernst insgesamt mehr als 400.000 Euro kassiert hat. Zuvor hatte er die bis dahin unbekannten Ölgemälde für echt erklärt. Drei der vier Angeklagten sitzen seit Ende 2010 in Untersuchungshaft. Das Gericht geht somit von einem dringenden Tatverdacht aus und sieht gewichtige Gründe, die eine Untersuchungshaft über 6 Monate hinaus rechtfertigen. Gleichzeitig gilt auf der anderen Seite für alle Verdächtigten bis zu einem Urteil die gesetzliche Unschuldsvermutung. Aus dem Gefängnis heraus gehen die Angeklagten juristisch gegen Journalisten vor, die aus der Anklageschrift zitieren. Zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft haben sich die mutmaßlichen Täter aber bisher nicht geäußert. Auch auf Anfragen des Deutschlandfunks wollten die Angeklagten keine Stellungnahmen abgeben. Die Ermittler im LKA Berlin können nach monatelangen Recherchen ihre Vorwürfe gut begründen. Das belegen Unterlagen, die dem Deutschlandfunk vorliegen. Gewerbsmäßiger, bandenmäßig begangener Betrug, so lautet die Anklage. Um 14 Bilder geht es in diesem Verfahren, das nun erst an seinem Anfang steht. Nach den Einschätzungen der Ermittler könnten aber weitere folgen. Denn diese ersten 14 Bilder, um die es ab morgen gehen wird, gelten als ausermittelt. Ihre Wege lassen sich nach Meinung der Staatsanwaltschaft nachvollziehen. Und sie glaubt, nachweisen zu können, dass es sich tatsächlich um Fälschungen handelt. Nach Motiven von Max Pechstein und Max Ernst, Heinrich Campendonk und Kees van Dongen, André Derain und Fernand Léger. Den Ermittlungen zufolge sind diverse Geschäfte unter anderem über Andorra, die Schweiz, die USA und Frankreich abgewickelt worden. Polizeiliche Amtshilfe im Ausland aber ist nach wie vor kompliziert und dauert lange. Deshalb haben Polizei und Staatsanwaltschaft noch nicht für alle Verdachtsfälle die notwendigen Beweismittel vorlegen können, um auch diese in das jetzige Verfahren einzubeziehen. Die Ermittler schließen jedoch nicht aus, dass auch diese Fälle noch vollständig aufgeklärt und zur Anklage gebracht werden können. Als ich 2009 als Erster an die Öffentlichkeit ging mit dem Verdacht, dass diese Bilder, die immerhin Millionen gebracht haben und über Auktionshäuser wie Lamberts, Christie's und Sotheby's verkauft worden sind, dass das Fälschungen sind, habe ich mich ziemlich weit aus dem Fenster gehängt und manche haben gedacht, was macht denn der Jentsch da, auf was lässt der sich denn da ein? In der Zwischenzeit sind also die chemischen Analysen der verschiedensten Labore so eindeutig, dass es also überhaupt keinen Zweifel mehr gibt, dass alle Bilder mit der Provenienz Werner Jaegers gefälscht sind. Als der Kunsthistoriker Ralf Jentsch beim Campendonk-Bild damals um Mithilfe gebeten wurde, war es nicht das Gemälde selbst, das seine Aufmerksamkeit erregte, sondern dessen Rückseite. Ende 2006 war das Werk für 2,9 Millionen Euro im Kölner Auktionshaus Lamperts versteigert worden. Ein Weltrekord. So viel Geld war noch nie zuvor für ein Bild dieses Künstlers gezahlt worden. Und die wahrscheinlich gefälschten Etiketten, die auch auf andere angesehene Galerien der 1910er und 1920er Jahre hinweisen sollten, tauchten auch auf anderen Kunstwerken auf. Sie alle stammten angeblich aus zwei Quellen. Der Unternehmer Werner Jaegers und der Schneidermeister Wilhelm Knops, so lauteten übereinstimmend die Erzählungen der Anbieter, hätten die Bilder vor dem Zweiten Weltkrieg in Krefeld bei Flechtheim erworben und in der Eifel über den Krieg gerettet. Anschließend seien sie an die Schwestern B., Nachfahren von Jaegers, und an Otto S. K., einen Nachfahren von Knops, vererbt worden. Die Erben der angeblichen Sammler hätten sich dann irgendwann zum Verkauf entschlossen. Tatsächlich waren die Titel verschiedener angebotener Bilder in alten Ausstellungskatalogen zu finden. Die Werke selbst aber galten als verschollen, so dass ihr Auftauchen in den Sammlungen Jaegers und Knops durchaus logisch erscheinen konnte. Jentsch blieb skeptisch, forschte weiter, recherchierte in Datenbanken bei Galerien und Auktionshäusern und fand schließlich eine ganze Reihe von Bildern mit merkwürdigen Aufklebern. Mal sollte ein Bild von einer Galerie gehandelt worden sein, die zu jenem Zeitpunkt unter diesem Namen gar nicht mehr existierte. Mal war die Druckqualität der Etiketten unglaublich schlecht. Vor allem aber fiel Jentsch auf, dass auch die Gemälde selbst bei genauerem Hinsehen von schlechter Qualität waren. Auch der Léger, der dann als nächstes auftauchte, und die anderen Bilder, die sind eigentlich so gemacht, wie ein Künstler eben nicht arbeitet. Nicht ein Künstler, der entwickelt ein Bild, der malt an einem Bild. Der Fälscher hat seine Bilder gemalt, wie jemand den Weihnachtsbaum dekoriert, nicht? Also ungefähr da noch eine Kerze und da fehlt noch ein bisschen Lametta und da kann man noch eine Kugel hinhängen. So sind diese Fälschungen aufgebaut. Campendonk, wie Derain, wie Léger. Maßgebliche Experten bemerkten all diese Unstimmigkeiten nicht und stellten munter Expertisen aus. Für Bilder von Carlo Mense und Heinrich Nauen, Heinrich Campendonk und Max Ernst. Und auch der Handel wurde nicht misstrauisch, als plötzlich so viele unbekannte Werke aus zwei bis dahin ebenfalls völlig unbekannten Privatsammlungen auftauchten. Die Bilder wurden bei Sotheby's und Christie's versteigert, in prominenten Galerien in Paris und London angeboten und fanden immer wieder auch ihren Weg ins Kölner Auktionshaus Lamperts. Gerade dort war man schon früh auf Unstimmigkeiten aufmerksam gemacht worden. Ein 1995 eingeliefertes Gemälde von Hans Purmann mit Jaegers Provenienz war von der Familie des Malers, als das Auktionshaus um weitere Auskünfte bat, schriftlich als Fälschung identifiziert worden. Trotzdem verkaufte Lamperts in den Folgejahren andere Werke, die angeblich aus der fragwürdigen Sammlung stammten. Selbst als die Analyse einer angeblich von Max Pechstein gemalten Seine-Ansicht Pigmente belegte, die zur Zeit der angeblichen Entstehung noch nicht verwendet wurden, ging das Geschäft mit den falschen Bildern, das satte Gewinnmargen versprach, weiter. Als die inzwischen sogenannte Affäre Jaegers im Herbst 2010 bekannt wurde, stellte Lamperts Geschäftsführer Henrik Hanstein sich in einem Rundfunkinterview zunächst als Hauptaufklärer des Falles dar. Wir sind auf die Polizei zugegangen. Wir haben weitere Bilder aus der Sammlung, die nicht hier mit Köln was zu tun hatten, sondern die in Paris, bei Hopkins und Cousteau, bei Beres und bei anderen Galerien und Auktionshäusern gehandelt worden sind. Und wir haben alles dieses zusammengetragen und haben gesagt, mein Gott, alles aus einer Quelle, alles mit diesen gleichen Prominenzen und alle Bilder sind überhaupt erst da bekannt geworden. Da wurden wir stutzig und haben gesagt, wenn das alles nicht in Ordnung sein sollte, dann ist das ein hochkrimineller Fall. Und dann haben wir uns vor einiger Zeit an das Schwerpunktdezernat Berlin, LKA, für Kunst gewandt. Die Polizei erinnert sich an einen solchen Hinweis allerdings nicht. Und inzwischen bezeichnet Hansteins Anwalt dessen Aussage auch als missverständlich dargestellt. Tatsächlich nämlich stellte das Kunsthaus Lempertz keine Strafanzeige. Weder 1995 nach den Hinweisen auf die mögliche Pohrmann-Fälschung noch nach der Einlieferung weiterer Werke, die angeblich aus der Sammlung Jägers stammten. Gegen Lempertz Geschäftsführer Henrik Hanstein besteht nach Auskunft der Kölner Staatsanwaltschaft inzwischen ein Anfangsverdacht wegen Betrugs, weil er nach Verdachtsmomenten nicht gehandelt haben soll. Deshalb wurde gegen den Honorarprofessor der Universität Köln ein Ermittlungsverfahren aufgenommen. Hanstein bestreitet die Vorwürfe und verweist auf das Urteil führender Experten zu den angebotenen Bildern, die wohl Fälschungen sind. Wir haben, bevor wir die Bilder in die Auktion genommen haben, die für Campendonk und Pechstein maßgeblichen Experten befragt. Und die sind von beiden Nachlassverwaltungen als echt bestätigt worden und nicht nur von denen. Also wenn wir uns nicht an die maßgeblichen Experten halten, dann müssen wir uns einen Vorwurf machen. Aber wir haben das getan und aufgrund derer Urteile haben wir die Bilder dann versteigert. Fast 50 Bilder sieht das Kunstdezernat im Berliner Landeskriminalamt inzwischen als Fälschungen an, die den vier nun Angeklagten zuzuordnen seien. Es gibt zahlreiche Beweismittel und Indizien, die im Prozess um die zunächst 14 Bilder eine Rolle spielen werden. Neben wissenschaftlichen Gutachten auch diverse Gegenstände und Dokumente, die die Polizei im vergangenen Herbst bei Durchsuchungen in den Wohnungen der Verdächtigen fand. Eine umfangreiche Kunstbibliothek, Galerieanzeigen aus alten Zeitschriften, Fotografien von mutmaßlichen Fälschungen, Malutensilien und rostige Nägel. Hinweise darauf, wer die Bilder gemalt haben könnte und ob es ein oder mehrere Täter waren, denen so viele verschiedene Stile gelangen, gibt es dagegen nach wie vor nicht. Naturwissenschaftliche Untersuchungen haben inzwischen ergeben, dass bei zahlreichen Werken aus den angeblichen Sammlungen Jägers und Knops Pigmente verwendet wurden, die es zum Zeitpunkt der angeblichen Entstehung noch gar nicht gab. Chemiker fanden außerdem bei einer Reihe von Bildern heraus, dass der Klebstoff, mit dem schon in den 1910er und 1920er Jahren die Etiketten auf den Keilrahmen aufgebracht worden sein sollen, eine Chemikalie enthält, die erst ab 1958 verwendet wurde. Die Rahmen von verschiedenen Bildern und Künstlern aus verschiedenen Jahren stammen vom Holz desselben Baumes. Und immer wieder tauchten auf den zweifelhaften Gemälden Materialien auf, und zwar nicht in Retuschen, sondern in tieferen Malschichten, die zum Zeitpunkt der angeblichen Entstehung auch noch nicht zur Verfügung standen. Das gilt auch für einige jener insgesamt 7 Max Ernst zugeordneten Gemälde, die der angesehene Kunsthistoriker Werner Spies in Südfrankreich, in Paris und in Berlin begutachtete und für echt erklärte und von denen er, zumindest einige nach eigener Aussage, auch weitervermittelte. Spies hat einen guten Namen in der Branche. Er hat ihn sich als Kurator zahlreicher Ausstellungen erarbeitet, ist Autor unzähliger Bücher, Kunstkritiker der FAZ, ehemaliger Direktor des Centre Pompidou, Offizier der französischen Ehrenlegion, Mitglied des Ordens pour le Mérite und war bislang die unangefochtene Autorität für das Werk des Surrealisten Max Ernst. Nun deutet vieles darauf hin, dass auch er sich getäuscht hat, und das gleich 7-mal. Spies ist auch Zeuge in dem Verfahren gegen die vier Angeklagten. In einer Zeugenvernehmung im Berliner LKA erklärte der 74-Jährige zu seinen Begutachtungen von 7 der Kunstwelt bis dahin völlig unbekannten Werken: In den Jahren 1999 bis 2004 seien ihm von Otto S. K., einmal auch von Helene B., im Beisein von Zeugen nach und nach immer neue Max-Ernst-Bilder vorgeführt worden, die er nach seiner eindeutigen stilkritischen Einschätzung sämtlich als Originale eingestuft habe. Ohne Bedenken habe er jeweils seine in der Kunstszene gefragten Echtheitszertifikate erteilt. Zur Herkunft der Werke sei ihm von Otto S. K. und Helene B. jedes Mal entweder das Knops- oder das Jägerserbe genannt worden, was ihm plausibel erschien. Spieß begutachtete die 7 Bilder aber nicht nur, er kassierte auch eine hohe 6-stellige Summe für den Verkauf der vorher unbekannten Werke, die erst durch seine Expertise zu wertvollen Originalen wurden. Wegen einer mutmaßlichen Jägers-Ernst-Fälschung wurden er und der Galerist Jacques de la Bérodière inzwischen in Frankreich auf Schadensersatz verklagt. Und im Deutschen Zentrum für Kunstgeschichte, in dem Spieß eine Forschungsstelle Max Ernst initiiert hat, hat Institutsdirektor Andreas Bayer die Einsetzung einer Kommission nach Maßgabe der Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis angekündigt. Die Bilder, die nach und nach aus den Sammlungen Jägers und Knops auftauchten, wurden zum Teil über Hongkong, zum Teil über Frankreich und die Schweiz oder auch über Monaco und die Jungferninseln verschoben. Zwischenhändler mit Briefkastenadressen sicherten Zwischenfinanzierungen selbst für angesehene Galerien. Am Verkauf eines Max-Ernst-Bildes war die Firma Monte Carlo Art S.A. des niederländischen Unternehmers Louis Reitenbach beteiligt, dem Gemälde von Rembrandt, Van Gogh, Picasso und Modigliani gehörten. Als seine Plaza Group im März 2009 in New York Bankrott anmeldete, verglichen niederländische Medien seine Aktivitäten mit denen des Börsenbetrügers Bernard Madoff. Andere Jägersbilder wurden zum Teil mit Schwarzgeld, zum Teil mit Mitteln aus unklaren Quellen bezahlt. Verdient haben an ihnen viele. Experten, die für Gutachten kassierten, Auktionshäuser und Galerien, in deren Kassen üppige Provisionen flossen, und nach Recherchen von LKA und Staatsanwaltschaft vor allem die 4 Personen, die nun beschuldigt werden, die mutmaßlichen Fälschungen in den Handel gebracht zu haben. Sie bewohnten ein Anwesen in Frankreich und eine Luxusvilla im Freiburger Nobelstadtteil Herden. Den Ermittlungen zufolge fuhren sie teure Autos, leisteten sich luxuriöse Urlaube und kauften selbst, unter anderem bei Lempertz, echte Kunstwerke. Was ab morgen vor dem Kölner Landgericht verhandelt wird, ist also nicht allein ein Kriminalstück aus der Unterwelt des Kunstbetriebs. Die Prozessbeobachter und die Öffentlichkeit erwartet vor allem ein Lehrstück über die Usancen einer Branche, in der Gewinnmargen möglich sind wie sonst nur im Drogen- oder im Frauenhandel. Der Prozess um die angeblichen Sammlungen Jägers und Knops wird von einem Markt erzählen, der ständig nach frischer Ware giert und an dem Preise jenseits der 100-Millionen-Dollar-Grenze schon seit längerem keine Seltenheit mehr sind. 10-15% kassieren dabei Auktionshäuser von Verkäufern und Käufern. Im Galeriehandel sind selbst Preisaufschläge von 300% keine Ausnahme. Also ich glaube, dass viele Leute, wenn sie dann plötzlich marktfrische Bilder sehen, die sehen dann nur noch Zahlen und dahinter Nullen. Nicht? Also man denkt eigentlich nur noch an den Gewinn und lässt da vieles außer Acht, was eigentlich zur Pflicht eines Händlers oder eines Auktionshauses gehören sollte. Und ich glaube, diese Magie der Nullen sind zahlreiche Erlegen und das hat eben auch möglich gemacht, dass diese Fälschungen über einen Zeitraum von fast 2 Jahrzehnten stattgefunden haben, unentdeckt.